Provinzbriefe. Hörspiel von Barbara Honigmann. Nach ihrem Briefroman Alles, alles Liebe. Zweiter Teil. Anna an Leon. 21 Uhr. Warum, Leon, bist du wieder nicht da? Wir hatten es doch ausgemacht. Oder habe ich vielleicht etwas falsch verstanden, weil ich am Telefon so aufgeregt war? Erst habe ich eine Stunde hier in deinem Zimmer rumgesessen und dann habe ich wieder meine Runde gedreht. Zu deiner Mutter. Zu Alan und Krille. Dein Bruder saß wieder so kerzengerade auf dem grünen Sofa unter den Seerosen von Monet. Diesmal hatte deine Mutter ihm zu seiner Stulle ein Ei gewürfelt. Danach mit Alan und Krille rumgesessen. Die hatten dich wieder am Vormittag gesehen, wieder mit Tini. Warum bist du wieder nicht da? Warum kränkst du mich? Warum hast du mir nicht mal einen Zettel auf dem Tisch gelassen? Wenn du mich betrügen musst, dann mach es so, wie es alle tun, unauffällig und mit lokaler Betäubung. Sag es mir nicht. Leon, ich hatte gedacht, ich müsste dir viele wichtige Dinge sagen und erzählen und dir noch viele Briefe schreiben, um die wichtigen Dinge zu erklären. Aber jetzt denke ich schon manchmal, dass dich die wichtigen ja doch bloß langweilen und gar nicht interessieren. Und nie sagst du, ich liebe dich. Und dass du mich schön findest, solltest du auch einmal sagen. Irgendetwas an mir könnte dir doch schön erscheinen. Ich mache mir überhaupt nichts vor, was mit Tini ist, weiß ich genau. Und dass du auch mit ihrer Mutter schläfst. Neulich traf ich sie und wir haben von dir gesprochen und ich, wir wissen, dass wir beide deine Geliebte sind, nur die dumme Tini weiß von nichts. Ich könnte mich ohrfeigen, dass ich dir schon wieder einen so langen Brief schreibe. Warum hast du mir nicht wenigstens einen Brief oder Zettel dagelassen, wenn du mich nicht mehr willst? Ja, es stimmt. Birnen sind keine mehr dran an dem Birnbaum. Blätter auch nicht. Und die Arbeiter waren schon längst zu Hause, als ich angekommen bin. Meine Bilder habe ich zur Wand gedreht. Jetzt fahre ich zu Alex. Du könntest bei seinem Nachbarn anrufen, wenn du wiederkommst. Die Nummer ist 43 64 73. Aber du magst ja Alex nicht. Er mag dich übrigens auch nicht. Das ist auch traurig für mich. Und wie du neulich gesagt hast, dass dich das ewige Rumgequatsche über das Theater ankotzt, das fand ich sehr kränkend. Anna. Anna an Walter. Prenzlau, den 24.11.75. Lieber Walter, du hast ja keine Ahnung, was es für eine Berliner Bürgerin mit Nebenwohnsitz in Prenzlau bedeutet, einen Österreicher aus Wien mit britischem Pass und Nebenwohnsitz in Westberlin in die umliegende DDR einzuladen. Noch dazu, wenn er mit dem Auto herkommen will. Es scheint ein einmaliger Fall in der Prenzlauer Geschichte zu sein und sie mussten wohl viele, viele Beratungen darüber abhalten. Jedenfalls bin ich schon dreimal zur Polizeidienststelle zwecks Klärung bestellt worden, aber nun ist es genehmigt. Und ich halte das Visum in der Hand, schicke es mit gleicher Post express an meine Mutter, die es jemandem nach Wien mitgibt, damit du es schnell erhältst. Bitte komm dann auch eine Probe von meinem Stück anschauen, damit wir uns hinterher darüber gründlich die Meinung sagen können. Vielleicht wirst du mit einem Blick erkennen, was hier schief geht und ein paar Ideen haben. Walter, bitte bringe nichts mit, besonders keine Bücher, um die Grenzüberschreitung nicht zu komplizieren, hast eh Erfahrung. Alle weiteren reisetechnischen Details besprich bitte mit Alex. Bis ganz bald also, ich freue mich schon sehr auf das Wiedersehen. Alles Liebe und Bussis von Anna. Heinrich an Eva und Alex. Einsiedelei am Donnerstag, glaube ich. Liebe Eva und lieber Alex, ich bin abgehauen. Leider nicht in den Westen, sondern bloß in die Einsiedelei, wenn ihr wüsstet, wie wütend ich bin. Ich konnte nicht mehr. Habe Urlaub vom Friedhof genommen und bin in den Zug gesprungen. Hier in der Einsiedelei habe ich mich schon etwas beruhigt beim Türen und Fensterläden öffnen, Lüften und Heizen und der Betrachtung all der Sachen, die da noch vom Sommer herumlagen. Von jedem ein Stück, hier eine Socke, da eine Skizze, am Haken ein Tuch, auf dem Küchenstuhl die Erziehung der Gefühle. Ich habe alles eingesammelt und betrachtet und mir eine Fischbüchse aufgemacht und einen Tee gekocht und dazu die Neunte von Bruckner aufgelegt. Und nun kann ich euch berichten, was geschehen ist. Wie ihr ja wisst, sollte ich mich mit meinen Bildern im VEB Elektrokohle vorstellen, wegen einer eventuellen Ausstellung dort. Die Genossen Kulturleiter haben sich meine Bilder gründlich angesehen und ich hatte schon, während sie das taten, dauernd das Gefühl, ich müsste mir die Hände waschen. Von den Bildern aber werde ich den stumpfen, höhnischen Blick der Genossen Kulturleiter leider nicht mehr abwaschen können. Sie haben schnell entschieden, dass man den Kollegen Arbeitern solche Bilder, sie sollten im Speisesaal aufgehängt werden, wirklich nicht zumuten kann, denn die Beziehung zu unserem Leben in der Wirklichkeit kommt nicht ausreichend zur Geltung. Schließlich soll die Kunst dem Schöpferdrang der Menschen Auftrieb geben. Wenn einer ein Bild malt, dann soll es den Tatsachen entsprechen. Die Farben seien grob, die Akte unappetitlich und die Bilder zeigen überhaupt keine Freude, nur dunkle Flecken. Da kommt einem ja das Essen wieder hoch. hat es der Oberkulturleiter unmissverständlich zusammengefasst. Ich bin fast wahnsinnig geworden vor Schmerz. Nie wieder VEB, lieber mein ganzes Leben weiter auf dem Friedhof harken. Ich hatte mich von Wolfgang Eber zu dieser VEB-Aktion breitschlagen lassen. Der meinte, wenn daraus etwas würde, wäre das zwar auch keine richtige Ausstellung, aber doch schon ein Schritt zur Aufnahme in den Verband, der mir dann eine Steuernummer und eine Versicherung verschaffen würde, sodass ich nicht mehr auf dem Friedhof harken müsste. Aber das ist doch kein Anfang, das ist das Ende. Ich hatte mich schon entwürdigt, als ich bloß durchs Betriebstor ging. Aber das Allerschlimmste, die Katastrophe war, dass ich die Bilder dort habe stehen lassen müssen. Ich habe dauernd angerufen, um zu fragen, wann ich sie wieder abholen kann. Niemand hat mir darauf eine Antwort gegeben. Einer der Kulturleiter meinte nur, sie seien jetzt erst einmal im Depot. Daraufhin bin ich sofort wieder rausgefahren. Sie haben mich aber nicht bis zu ihrem Depot vordringen lassen. Sie haben mir meine Bilder gestohlen. Eine Quittung haben sie mir gegeben. Eine Quittung über 12 Bilder. Das ist im Moment alles, was mir von meinen Bildern geblieben ist. Eine Quittung. Und sie sind das Einzige, was ich im Leben habe, meine Kinder entführt und missbraucht. So kann es nicht weitergehen. Nein, es muss etwas geschehen, ihr habt ganz recht. Und unsere Theateraufführung ist bloß der Anfang. Habt ihr eigentlich schon mal darüber nachgedacht, wo wir das Stück denn nun eigentlich aufführen werden? Den Ort müsste ich nämlich mal sehen, bevor ich einen Raum entwerfe. Eine Bühne, eine Wohnung, ein Hof oder Garten? Bretter, die die Welt bedeuten, habe ich jedenfalls schon besorgt. Das Album der Freunde, natürlich, ja. Warum haben wir denn nicht früher daran gedacht? Aber Bilder kann und soll man nicht reproduzieren, meine schon gar nicht. Deshalb schicke ich euch demnächst einen Stoß Holzschnittkarten oder bringe sie vorbei. Ihr werdet sehen und verstehen, es ist eine Holzschnitterzählung, eine Geschichte mit dem Titel Der Ausflug, in der noch alles offen ist, je nachdem, wie ihr die Karten ordnet. Es gibt immer noch andere und eigentlich unendlich viele Varianten. Die Würde des Provisoriums. So denke ich mir das. Es muss nicht heißen, mehr gebe ich Ihnen nicht, sondern alles, was ich habe, stelle ich Ihnen entgegen. Dass wir uns nicht mehr so klein machen wollen, nicht immer nur verbiegen und verstecken. Nein, Form, Fassung und Gestalt nach unserer Art, für uns. Eine freie, liebende Verbindung unter uns. Ja, nicht nachlassen. Eva, Alex, viele liebe Grüße, auch an alle anderen. Bis bald im Espresso, in völligem Zutrauen. Heinrich. Leon an Anna. Mittwoch, Berlin-Pankow. Anna, meine Extraordinäre. Warum weinst du denn und sagst solche Dinge, dass du dich verraten und verachtet fühlst? Du musst wohl neben dem Inspizienten gestanden haben, denn ich habe immer seine Aufrufe, Frau sowieso zur Bühne, mitgehört. Und dann hast du mittendrin aufgelegt. Anna, bitte weine jetzt nicht mehr, sondern geh sofort runter zu dem Wirt in die Kneipe und frage ihn, ob da nicht noch ein schmaleres Bett rumsteht als das in deinem Zimmer und ob du es denn für das Wochenende haben kannst, weil dich dein Geliebter besuchen kommt und das Bett da nicht schmal genug sein kann. Das wird er sofort verstehen. Liebste, wenn du wüsstest, wie sehr, wie oft und wie ich immer an dich denke. An dich und an uns und die Tage und Nächte, seit wir aus der Einsiedelei zurückgekehrt sind. Meistens wussten wir gar nicht richtig, ob es Tag oder Nacht war, weil wir doch immer bloß im Bett gelegen haben. Anna, das ist mein Tag. Jeden Morgen wache ich mit einem völlig unbegründeten Optimismus auf. Und jeden Abend möchte ich mich am liebsten vor Verzweiflung aus dem Fenster stürzen, weil ich im Laufe jedes Tages unter dem Ansturm all der Nichterlebnisse in mir zusammenbreche. Und dann gehe ich eben hinaus, laufe und suche, was nicht zu finden ist. Stattdessen finde ich manchmal eine Galeevase oder etwas anderes Schönes. Und das Suchen und Finden treibt mich an. Die Abenteuer der staubigen Dachböden. Meine Entdeckerreisen nach Königs Wusterhausen. Ich lebe mein Leben in so einer Art treuer Pflichterfüllung, nur weiß ich nicht einmal, welche Pflicht wem gegenüber. Und wie bei jeder treuen Pflichterfüllung fühle ich mich davon taub und müde. Und dann will ich auch gar niemanden mehr sehen. Und dass du die Bilder zur Wand gedreht hast, Anna, war genau richtig. Glaube mir, manchmal möchte ich mein ganzes Leben einfach zur Wand drehen. Mit Tini komme ich nicht auseinander, obwohl ich ihr immer wieder aufrichtig sage, dass ich sie nicht liebe. Über ihre Mutter möchte ich gar nicht reden. Ich möchte eigentlich überhaupt keine Rechenschaft geben müssen. Ich verlange von dir ja auch keine, Anna. Wenn du vielleicht meinst, du würdest mir zu viel hergeben, wenn du für irgendetwas Dank möchtest, dann gib mir nichts. Ellen und Krille sind die einzigen Menschen, die ich regelmäßig sehe. Hauptsächlich, weil sie Telefon haben und meine Lieferanten und Kunden dort diskret und anonym ihre Nachrichten hinterlassen können. Und weil sie außerdem immer zu Hause sind und mich nicht fragen, wie und wovon ich eigentlich lebe. Denn ich frage sie auch nicht, wieso sie den ganzen Tag da rumhängen und immer unglücklich sind. So wie ich auch. Ellen und Krille geben sich jeweils gegenseitig die Schuld, während ich wenigstens niemandem anderen die Schuld gebe, falls das ein Verdienst sein sollte. Meine Anna, es stimmt nicht, dass ich dir nie gesagt habe, dass ich dich liebe. Ich habe es dir nämlich sehr oft gesagt und ich habe dir auch oft gesagt, wie schön ich dich finde, mein Zwerg Nase. Noch vor der Nase aber liebe ich deinen kleinen Zeh, auf dem so ein ganz winziger punktroter Nagellack drauf sitzt, so klein wie eine ganz kleine Erbse und auf dem ich so oft rumgekaut habe und du hast dabei geschnurrt. Ich habe dich vielleicht, wahrscheinlich sogar betrogen obwohl das auch nicht das richtige Wort ist, denn das Gegenteil von Betrug ist doch nicht Treue, sondern eher so etwas wie Wahrheit oder Ehrlichkeit. Möchtest du etwa von mir hören, meine Ehre heißt Treue? Solltest du das Eiserne und Eherne etwa schätzen, die unbedingte Gefolgschaft? Na, siehst du. Der Grat zwischen Treue und Unmenschlichkeit ist nur sehr schmal. Ich glaube übrigens, dass du das selber weißt. Anna, du hast manchmal gesagt, dass du mit mir glücklich bist. Und das hat mich auch glücklich gemacht. Ich kann dir nicht mehr geben, als ich habe. Mehr habe ich nicht. Und wo Liebe ist, ist auch Verrat. Das sagt dir leider dein Leon. Ilana an Anna. Jerusalem, 5. Dezember 1975. 1. Tevet, 5736. Liebe Anna, nicht, dass ich schon zur Besinnung gekommen wäre, aber ich möchte dir jetzt endlich eine Nachricht geben. Auch wenn hier natürlich noch viel drunter und drüber geht. Nicht mehr so sehr in dem äußerlichen Sinne des Ankommens und Ansiedelns, denn sowohl der israelische Staat als auch alle möglichen Organisationen helfen und unterstützen uns in jeder erdenklichen Weise. Abgesehen davon, dass wir hier ja eine Menge Freunde und Verwandte angetroffen haben, die schon vor uns während der verschiedenen großen Ausreisewellen der letzten Jahre weggegangen waren. Nach so vielen Abschieden dort, jetzt so viele Wiedersehen hier in Jerusalem. Ich schreibe diesen Brief auf der Veranda unseres kleinen Hauses auf einem der Jerusalemer Hügel. Draußen weht ein milder Wind. In Riga hätte ich jetzt schon meine dicken Wintersachen an. Und ich sehe, wenn ich aufblicke, über die jüdischen Berge nach Jordanien hinüber. Wenn ich den Brief zu Ende geschrieben habe, gehe ich zur Schwangerschaftsberatung. Hier ganz in der Nähe in einer modernen Poliklinik, von der wir in Riga auch nur träumen konnten. Denn ich bin jetzt wieder schwanger und unser zweites Kind wird, so Gott will, hier in Jerusalem im Mai auf die Welt kommen. Wenn ich nach der Schwangerschaftsberatung nach Hause komme, wird Avi auf der Veranda sitzen, in der Uniform der Sahal und mit einer MP über der Schulter. Wird mit dem kleinen Menachem Mendel das Playmobil-Schloss weiterbauen, an dem sie schon tagelang arbeiten. Und ich werde noch immer ein wenig erschrecken, meinen sanften Avi als Soldat zu sehen. Dabei war es ja sein größter Wunsch, als Arzt in der Sahal dienen zu können. Und auch dieser Wunsch hat sich schneller verwirklicht, als wir das je zu hoffen gewagt hätten. Alles, was geschehen ist, seit wir uns kennengelernt haben, Avi und ich, war von so vielen Wundern begleitet, dass wir schon hätten blind und taub sein müssen, um die Botschaft nicht zu hören. Ich weiß nicht, ob du dafür irgendein Verständnis hast. In Riga, als wir zusammen am Strand saßen und über die kalte Ostsee sahen und Löcher in den Sand buddelten, haben wir beide doch darüber gesprochen, was es wohl mit unserem Jüdischsein auf sich haben könne und dass es im Inneren des Judentums etwas geben müsse, das es entgegen aller Wahrscheinlichkeit am Leben und lebendig hält. Und du hast auch gesagt, wie schrecklich und unerträglich es dir vorkommt, wenn das Judentum nur zu einer einzigen Verfolgungsgeschichte degradiert wird. Avi und ich haben dann gefunden, dass dieses Lebendige im Inneren des Judentums wohl ein Leben nach der Halacha oder wenigstens ein Bemühen um Verständnis des Gesetzes sein müsste. Also ein endloses Lernen und Nachdenken und die Erkenntnis, dass dieses Gesetz ein Anspruch an uns ist, auf den wir irgendwie zu antworten hätten. Auch wenn wir dafür und hier in Israel ganz besonders als religiöse Fanatiker und Verrückte angesehen werden. Von all den Schlaumeiern, die ein Leben nach der Halacha mittelalterlich nennen und nicht zu einer modernen Gesellschaft passend. Und denen offensichtlich noch nicht aufgefallen ist, dass die Halacha erstens nicht mittelalterlich, sondern ein bisschen älter als die Antike ist. Und zweitens noch all die modernen Gesellschaften überlebt hat, die ansonsten nur Schrecken und Zerstörung um sich herum verbreitet haben, bevor sie untergegangen sind, um im besten Falle eine Kultur zu hinterlassen, von der man auch nicht genau weiß, ob man über sie lachen oder weinen soll. Vielleicht ist unsere Sehnsucht nach Rückkehr in Rumbula entstanden, diesem verwahrlosten und verwilderten Ort, dem kleinen Wald vor der Stadt, in dem die 30 oder 50.000 Juden des Rigaer Ghettos erschossen wurden und der kein einziges Zeichen der Erinnerung trug, bis wir ihn in einen ordentlichen Friedhof verwandelt haben, nachdem wir dort ein paar Jahre lang jeden Sonntag gebuddelt, geschippt, geschaufelt, Leichen umgebettet, gesät, gepflanzt und gegärtnert haben. Alles natürlich gegen den Widerstand der Sowjetbehörden, die gar keinen Anlass sahen, den erschossenen Rigaer Juden ein Denkmal zu setzen. Das Memorial von Rumbula, von uns gegen die sowjetischen Behörden und die lettische Bevölkerung durchgesetzt, haben wir damals als einen großen Sieg empfunden, auf eine ähnliche Weise wie den Sieg Israels und die Wiedereroberung von Ostjerusalem im Sechstagekrieg. Und genau diese beiden großen Siege, die an Wunder grenzten, waren es, die unser Leben verändert, in denen wir die Zeichen zur Rückkehr erkannt haben. Und nun wohnen wir hier in Neve Yaakov. Jeden Tag von Neuem kann ich es überhaupt nicht fassen, dass wir nun wirklich am Mittelpunkt der Welt angekommen sind und das Galut ein für allemal hinter uns gelassen haben. Liebe Anna, bitte sage mir, ob du weiter mit mir Briefe wechseln möchtest. Ich würde gerne das Gespräch mit dir fortsetzen, das wir im vorigen Jahr am Strand von Riga geführt haben. Du sagtest damals, dass du gerne mit jemandem über die jüdischen Dinge sprechen würdest, aber du wüsstest nicht mit wem. In gewisser Hinsicht hast du es in der DDR noch schwerer, als wir es in Riga oder Moskau hatten. Ihr seid zwar weniger eingeschränkt, aber ihr seid auch nur viel weniger Juden. Und es ist eben Deutschland mit allem, was dieses Wort an Glanz und Schrecken enthält. Und man muss sehr weit in der Erinnerung zurückgehen, um dort mit dem Wort Jude etwas anderes als Assimilation oder Auslöschung verbinden zu können. Anna, vorsichtshalber schicke ich diesen Brief auf dem Umweg über Wien, wo eine Menge Freunde und Verwandte noch auf ihre Weiterreise warten. Weil ich nicht weiß, ob du Post direkt aus Israel erhalten möchtest oder ob dich das vielleicht in Schwierigkeiten bringt, bei der im Moment so israelfeindlichen Stimmung seit der schwachsinnigen UNO-Resolution. Ich würde mich sehr freuen, Anna, wenn unser Kontakt nicht abbrechen würde. Ich grüße dich sehr herzlich und Avi schließt sich meinen Grüßen an. Shalom Ubracha, deine Ilana. Eva Maria an Anna und Eva. Berlin im Dezember. Geliebte Schwestern, ich erhielt eure Briefe aus euren fernen Auslanden und Exilen nahe der Baltischen See und nahe den Gebirgen betreffend das Album der Freunde, was ich wunderbar finde, die Idee einfach wunderbar. Warum sind wir denn darauf nicht vorher gekommen? Ja, das müssen wir unbedingt machen. Mit mir könnt ihr rechnen, obwohl ich ja immer nur in meinem Hinterhof in der Tucholsky-Straße stationiere, hier bloß rumlebe und rumschaue und nie oder nur selten in das brausende Leben hinaustrete. Manchmal tue ich was und meistens nix. Manche Tage sind voller Zweifel, aber an anderen Tagen ermutige ich mich doch. Ich sage mir, wenn man 10 Jahre irgendwo arbeitet, dann ist man doch schon tot. Es ist mir wirklich ein Rätsel, wie man pausenlos zur Arbeit und jeden Tag in die Kantine Bockwurst essen gehen kann. Aber oft frage ich mich natürlich, was wir denn mit unserem nackigen Leben anfangen werden und den Langeweilen und Kurzweilen und den Kleidern, die wir ja doch anziehen. Denn schöner wäre es zwar nackt herumzulaufen, aber da schämen wir uns doch und so kalt ist es ja auch. Wenn das immer so weitergeht und läuft, wo werden wir da angekommen sein, wenn wir 40 Jahre alt sind? Fragt ihr euch das auch manchmal, liebe Schwestern? Werden da Männer an uns hängen, Kinder um uns wimmeln? Werden wir Taten getan, einen Gedanken zu Ende gedacht und Werke vollbracht haben? Oder auch Bockwurst essen und maulen? In Erinnerung an unsere Wanderung im vorigen Jahr habe ich nun endlich das große Reisebild gemalt. Aber ansehen müsst ihr es hier bei mir, weil es in seinen Ausbreitungen zu groß ist, im Gegensatz zu meinem Zimmer, das nur winzige Ausbreitungen hat, wie ihr wisst. Und man kann nicht einmal so weit zurücktreten, um das Bild auf ein Foto aufzunehmen. Was die Verliebtheiten anbelangt, meine Schwestern, das ist ein Kapitel. Mein Geliebter ist also gerade vorläufig im Moment der uns allen von Film und Bühne bekannte Max Anders. Ich gehe davon aus, dass ihr das schon wisst. Denn Thomas sagte mir neulich, es wäre auf der Autobahn gleich bei der ersten Abfahrt nach Berlin angezeigt. Mich hat's also erwischt. Der Max spielte schon den Wilhelm Tell, als ich noch am Daumen genuckelt habe. Aber er ist stämmig und sportlich und steht gut im Fleisch, wie ich euch versichern kann. Obwohl er neulich gerade 40 wurde. Wenn er bei mir weilt und mit mir schläft und verliebt ist, dann sagt er immer, dass er so gerne richtig mit mir zusammenleben, mich aus meinem Hinterhof herausholen und mit mir in eine große Wohnung ziehen möchte. Die würden wir zusammen einrichten, meine Bilder an alle Wände hängen und Kinder kriegen und so. Diese Idee begeistert mich aber ungefähr genauso wie die von den Leuten, die jeden Tag arbeiten und in der Kantine Bockwurst essen gehen. Und jetzt werde ich ihm ein Briefchen schreiben. Lieber Max, geh lieber weiter mit deiner Frau und deinen Kindern Bockwurst essen. Lieber nicht mit mir. Lieber Schluss und Applaus. Aber die langen Nächte. Aber ist auch schön allein in meinem Bett mit dem Kopf an der Wand, hinter der draußen im Hof die Mülltonnen stehen. Und ich denke, in manchen Zeiten ist es eben am besten, nichts zu tun und nichts zu haben. Da merkt man dann, was einem wirklich fehlt. Für das Album der Freunde habe ich viele Bilder, Zeichnungen, Gedichte und Geschichten anzubieten. Das müssen wir aber gründlich besprechen. Bringt bitte Kuchen mit. Für die Bernarda-Aufführung reserviert mir bitte Karten in der ersten Reihe, wo immer sie stattfinden wird. Und ich warte auch schon sehnsüchtig auf die Einberufung der Wandervollversammlung, denn ich habe interessante Vorschläge zu machen für Wanderungen in ferne Länder des Russenreiches, wo Mohammedaner wohnen, und habe auch Möglichkeiten, die Visa zu besorgen, die man dafür braucht. Salam alaikum, liebe Schwestern. Haltet durch. Die Bockwurstesser lachen mir an die Wand. Eure Eva Maria. Peter an Alex. 3.12. Lieber Alex, morgen dampfe ich für ein paar Tage ab und da ich gestern noch den ganzen Abend über unser Gespräch im Espresso nachgedacht und dir vielleicht meine Gedanken nicht klar genug ausgedrückt habe, stecke ich dir den Brief, der sich für eine Beförderung durch die Post nicht eignet, noch schnell in den Briefkasten. Wie gesagt, theoretisch finde ich die Idee des Albums der Freunde gut, sogar sehr gut. Aber praktisch fürchte ich, dass schon mit Gedicht und Prosa, Grafik und Malerei das Wagnis groß genug sein wird. Warum willst du das Ganze dann noch mehr durch eine geschichtsphilosophische Theorie von mir gefährden? Einen ästhetischen Gegenentwurf, wie wir uns das vorstellen, werden die Genossen sowieso schon schwer ertragen, auch wenn die Texte unpolitisch sind und auch wenn wir nur ein einziges Exemplar unter uns herumreichen. Sie fühlen sich mit Recht von jeder Manifestation anderen Seins in Frage gestellt. Und Sie haben ein sehr genaues Gespür dafür, weil Sie nämlich insgeheim ahnen, wie unecht Ihre eigenen Verkündungen sind. Ich würde, wie ich dir schon oft erklärt habe, das System nicht von links kritisieren wie Biermann und Havemann, die immer noch glauben, eines Tages den realen durch den wahren Sozialismus ablösen zu können. Ich würde das System eigentlich überhaupt nicht kritisieren, denn in meinen Augen ist jede Kritik bloß eine andere Art des Dafürseins. Meine Ablehnung ist viel radikaler. Ich bin inzwischen dahin gekommen, überhaupt jede Revolution abzulehnen, nicht nur die sogenannte Oktoberrevolution vom November. Und so war da alles, auch die Französische Revolution und alles, was es an revolutionsähnlichen Bewegungen in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Zurück bis zu der von Moses organisierten Befreiung aus der Knechtschaft Ägyptens. Es ist immer wieder die gleiche Sache. Auf den Traum von der Erlösung folgt eine neue, meist schlimmere Unterdrückung. Der Bonapartismus ist nicht die Gefahr jeder Revolution, wie Havemann schreibt, er ist ihre zwangsläufige Geißel. Die wahren und einzig wirkungsvollen Umwälzungen finden im Stillen auf kulturellem Gebiet statt. Wenn wir uns dem in Betrieb, Partei, FDJ organisierten Leben entziehen und einfach nur miteinander sitzen oder wandern gehen. Und selbst unsere ewigen Verwirrspiele der Liebe sind mehr wert als 2000 Worte, auf die doch nur mit Kanonen geantwortet wird. Freilich, das Denken muss ich auch artikulieren, sonst stirbt es ja. Aber nicht im Visier des Feindes. Vorsicht ist hier nicht Feigheit, sondern Einsicht. Denn so viel ist wohl klar, wir müssen uns auf lange einrichten. Wir werden über alles noch reden, besser vielleicht im Wald auf einer der nächsten Wanderungen. Viel Glück derweil, Grüße an die anderen und bitte meine Abwesenheit im Espresso für ein paar Tage zu entschuldigen. Tschüssikowski. Peter. Alex an Anna. 3.12. Liebes Lieschen. Fast alle, mit denen ich über das Album der Freunde gesprochen habe, wollen mitmachen. Warum läufst du immer so schnell nach der Bananaprobe weg? Wir haben so viel zu bereden und zu besprechen. Gehst du mir etwa aus dem Weg? Empfang Walter und Reisebegleitung gehen klar. Ich habe in der Woche nur zweimal Kulissenschieberdienst. Auf dem Wege nach Prenzlau werden wir Preußen entdecken, sozusagen auf Kleists Spuren. Den hat's auch fertig gemacht. Wegen der Schwierigkeiten mit den Leuten im Theater und der Leitung musst du nicht gleich hysterisch werden. Es ist doch immer so, dass man, wenn man mittendrin ist, in einer bestimmten Phase glaubt, dass das Ganze nie was wird. Das Wichtigste ist, dass du dir nichts anmerken lässt. Du musst durchhalten, wenigstens bis zur Premiere, musst denen zeigen, dass du es schaffst. Denn das ist es ja gerade, was wir uns beweisen wollen, dass wir unfähig sind und nichts zustande bringen. Jetzt noch was Wichtiges. In Greifswald ist die Stelle des Oberspielleiters frei geworden und ein paar andere Stellen sind auch noch frei. Schicke sofort deine Bewerbung nach Greifswald. Eva hat ihre schon abgeschickt. Wenn alles gut geht, könnt ihr dort ab der nächsten Spielzeit wirklich was auf die Beine stellen. Als ich neulich mit Thomas bei Heiner war, saß noch ein Dramaturg aus West-Berlin mit rum. Der hat sich gleich für mein Stück Rummel und Bummel interessiert und natürlich auch brennend für das Bernarda-Projekt und das Album der Freunde. Er fand das wahnsinnig spannend. Meinte, dafür würden sich bestimmt mehrere im Westen interessieren und ich dachte mir, das kann ja nichts schaden. Mach's gut, Lieschen, bis bald. Ich telegrafiere noch Ankunft Walter. Dein Alex. Mom an Anna. Berlin, den 1.12.75. Liebes Töchterchen, bin also wieder in der Hauptstadt. Der Schock der Rückkehr in das hässliche Berlin ist immer einigermaßen groß und es kostet mich jedes Mal ein paar Tage, bis ich ihn verwunden habe. Gegen Wien kann man ja sagen, was man will, aber schön ist es doch. Gestern schon hat mich Alex besucht. Ich habe ihm bei der Gelegenheit alle Bücher und Platten übergeben, die ich auftragsgemäß mitgebracht habe. Er hat mir vom Stand eures Theaterprojekts erzählt und von der neuesten Idee des Albums der Freunde, aber auch von deinem Ärger im Theater, von dem er offensichtlich mehr weiß als ich. Liebes Töchterchen, ich weiß, dass du gleich böse wirst, wenn ich dir Ratschläge zu geben versuche. Ich tue es trotzdem. Ich bitte dich, in Bezug auf diese Projekte genau zu überlegen, was du dir leisten kannst und was nicht. Und womit du dir eventuell so schaden kannst, dass du aus einem normalen Berufsleben ganz herausgedrängt wirst. Der Spielraum ist klein. Und ich rate dir keineswegs, ihn noch freiwillig zu verengen. Aber eben auch nicht, seine Grenzen zu weit zu überschreiten, aus dem eben genannten Grund. Ich habe das so ähnlich auch zu Alex gesagt. Ich will dich nicht hin zu einer unbedingten Anpassung beeinflussen. Aber erstens, wie stellst du dir eigentlich in materieller Hinsicht deine Zukunft vor? Und zweitens, kann dir die Lektion, wie man Kompromisse macht, auch nicht schaden? Sieh dir die Leute nur gründlich an. So sind sie. So und nicht anders und mit ihnen musst du leben und arbeiten, ohne dich zu demütigen, aber auch ohne zu großen Stolz. Das Überleben des Judentums über die Jahrtausende übrigens, das vielen so rätselhaft erscheint, ist meiner Meinung nach nur dem gelungenen Ausgleich zwischen Beharren auf dem eigenen und Anpassung an das Fremde gedankt. Du weißt, mein Töchterchen, dass ich dich nicht bevormunden, sondern dich nur vor falschem Tun und Handeln bewahren will. Das Visum an Walter geht morgen via Hilde ab. Bitte ruf doch kurz mal an. Gib auf dich Acht. Love. Deine Mom. Anna an Leon. Sonntag. Leon, ich bin traurig und verzweifelt. Du bist nicht gekommen, obwohl du dich für das Wochenende angekündigt hast. Oder habe ich etwas gelesen, was du gar nicht geschrieben hast? Was ist denn los? Was ist denn passiert? Es kommt mir vor, als hätte ich schon ziemlich oft auf dich gewartet und du bist nicht gekommen. Und du wolltest mir doch oft schreiben. Warum bist du so unzuverlässig? Ich habe gewartet und du tust mir weh. Ist es dir vielleicht nicht wichtig, dass wir etwas zusammen tun und erleben? Du wolltest mich einmal mit zu Herrn Horn nach Königs Wusterhausen nehmen. Und das schmale Bett? Das Wort Treue habe ich nicht ausgesprochen, also leg es mir bitte nicht in den Mund. Aber die Warterei, die Unzuverlässigkeit, die Unruhe. Liebster, nächstes Wochenende komme ich ganz bestimmt nach Berlin. Samstag ist wieder Bernarda-Probe. Vorher komme ich vorbei und hinterher natürlich auch, falls es dir nicht zu viel wird, wegen der Unabhängigkeit oder wegen Tini oder ihrer Mutter oder ich weiß nicht warum. Ich habe immer noch so große Sehnsucht nach dir, aber vielleicht ist das bloß eine Sehnsucht, die ins Leere läuft. Anna. Leon an Anna. Samstag ganz früh in Berlin. Anna, Liebste, also es ist etwas dazwischen gekommen. Es ist etwas Ungewöhnliches geschehen. Ich hoffe, dieser Brief erreicht dich noch rechtzeitig. Ich gebe ihn Herrn Horn mit, der gerade nach Stralsund fährt und mir versprochen hat, ihn in deinem Hotel in Prenzlau abzugeben. Du wirst gleich verstehen, dass ich schwer am Telefon darüber sprechen kann. Und das, was ich dir jetzt mitteilen werde, musst du ganz geheim halten. Die alte Frau, die hier drei Häuser weiter gewohnt hat und für die ich manchmal eingekauften Kohlen geholt und der ich auch sonst manchmal ein bisschen Gesellschaft geleistet habe, Frau Wagner, du hast das nie verstanden, warum ich das tue bei so einer alten Frau in einem Pankower Hinterhof. Jedenfalls ist sie jetzt gestorben. Da ich der Einzige war, der sich hier um sie gekümmert hat, habe ich nun auch die Ehre, ihren Haushalt auflösen zu dürfen. Das haben sie mir gestern Abend mitgeteilt und ich bin gleich rübergegangen und habe mich umgesehen. Frau Wagner hatte mir einmal erzählt, dass sie die Freundin von Hildegard Krohn gewesen war, der jüdischen Geliebten von Georg Heim, die später von den Nazis deportiert und umgebracht wurde. Ich sehe also die Bücher durch, da steht »Der ewige Tag«, Erstausgabe 1911. Aber jetzt kommt die Sensation. Alle Gedichte sind von Heim handschriftlich korrigiert. Vorn steht eine Widmung für Hildegard und hinten auf der leeren Seite ebenfalls von ihm handgeschrieben das Gedicht »Die Tänzerin in der Gemme«, das ja in allen späteren Ausgaben zu dem Zyklus gehört, aber in der gedruckten Erstausgabe noch fehlt. Das Buch habe ich natürlich mitgenommen. Ich glaube, es niemandem wegzunehmen, denn es fällt ja sonst nur dem Staat zu, der es auch bloß verschiebt. Das mache ich dann aber lieber selber. Nun muss ich versuchen, dafür einen Liebhaber und Connoisseur zu finden. Und dann habe ich hoffentlich für eine Weile ausgesorgt, wenn ich das klug und vorsichtig anstelle. Bei Ellen und Krille gibt es immer Kontakte. Ich muss jetzt eine zuverlässige Person finden, der ich das Buch anvertrauen kann und die es mit rübernimmt. Vielleicht Walter, von dem du sagtest, dass er bald nach Berlin kommen würde. Könntest du das bitte vermitteln? Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie aufgeregt und euphorisch ich bin. Du verstehst bestimmt, dass ich mich jetzt darum kümmern muss. Anna, ich kau dich ganz durch und du mich bitte auch. Leon. Anna an Eva. Prenzlau, 10.12. Liebe Eva, ach, wer die Einsamkeit des Theaterregisseurs versteht. Wie er immer unten sitzt, allein und im Dunkeln, und die anderen, die Schauspieler, sind oben im Hellen auf der Bühne, und dazwischen ist die Rampe. Und ab und zu muss er nach oben hechten, sich über die Rampe schwingen und denen da oben etwas zeigen, etwas vorspielen, etwas erklären, um ihnen danach doch wieder den Rücken zu drehen und ins Dunkle zurückzukehren. Und die da oben machen, was sie wollen und nicht besser können. Jedenfalls geht es mit dem Furchtsamen immer weiter abwärts. Wahrscheinlich habe ich alles falsch eingeschätzt. Das Stück ist kein Goldoni, ich bin kein Strehler und hier gibt es keine Theatertruppe, sondern nur sozialistische Theaterbeamte oder kaputte Typen. Nur dieser Kratz entpuppt sich als ein klassischer Intrigant. Folgerichtig wurde er auch gerade zum Chefdramaturgen befördert und fällt mir bei allen Gelegenheiten in den Rücken und sagt, du musst ja wissen, was du verantworten kannst. Inzwischen glaube ich nicht mehr, dass meine Krise hier mit dem normalen Absacken in der Mitte jeder Arbeit zu tun hat. Bei unseren Bernarda-Proben ist es doch auch anders. Weil noch alles offen ist? Weil wir das Stück selbst ausgewählt haben? Weil wir so viel darüber gesprochen und gestritten haben? Weil wir nicht von Anfang an Rollen festgelegt haben? Weil wir noch an Spontanität und Leidenschaft glauben? Weil wir immer noch beim Kindergeburtstag sitzen? Vielleicht wachen wir wirklich tatsächlich einmal über Nacht als Großeltern auf. Aber wenigstens nicht als Theaterbeamte. Vor 3 Tagen habe ich einen Brief von Ilana bekommen. Noch im Sommer vor 1 Jahr haben wir zusammen Löcher in den kalten Strand von Riga gebuddelt. Und jetzt wohnt sie schon in Jerusalem und hat einen Mann und ein Kind und ist oder scheint ganz fest in ihrem Glauben das Richtige zu tun. Ich beneide sie um fast alles. Um Jerusalem, um den Mann, um das Kind und um den Glauben das Richtige zu tun. Ich hab dich so lieb. Deine Anna. Leon an Anna. Berlin, den 9.12.75. Liebe Anna, Renate, die ich geheiratet habe, als du, glaube ich, gerade dein Abitur gemacht hast, hat jetzt die Scheidung eingereicht. Obwohl wir ja schon jahrelang nicht mehr miteinander leben und ich bei unserem letzten Zusammensein, das auch schon Jahre zurückliegt, meinen Ehering aus dem Fenster geworfen habe, den ich sowieso nie getragen habe. Und als sie mir auch das noch vorwarf, habe ich ihn aus irgendeiner hinteren Schublade gekramt und eben aus dem Fenster geworfen. Aus dem 12. Stock des Hochhauses an der Janowitzbrücke. Nun hat sie mir diese Scheidungsklage geschickt und ich habe gemerkt, dass ich mich gar nicht scheiden lassen will und habe also nicht eingewilligt. Das müsste ich dir natürlich gar nicht erzählen, wenn Renate jetzt nicht alles aufbieten würde, um diese Scheidung durchzukriegen. Also will sie Zeugen herbeizitieren, die beweisen sollen, dass ich schon jahrelang Beziehungen mit anderen Frauen habe. Sie weiß alles über uns, was in Berlin kein großes Kunststück ist. Wir haben ja kein Geheimnis daraus gemacht. Jedenfalls wirst du leider eine Aufforderung zur Zeugenaussage bekommen. Anna, ich kann dir nicht sagen, wie leid mir das tut. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass Renate so etwas tun könnte. Ich habe immer gedacht, dass es eine Abmachung zwischen uns gewesen war, diese Ehe wenigstens auf dem Papier aufrechtzuerhalten. Vielleicht wäre es ja überhaupt das Einfachste und Beste, ich würde in Renates Welt zurückkehren. Sie hat einen anständigen Beruf, ein regelmäßiges Gehalt mit bezahltem Urlaub und ist jeden Tag 9 Stunden auf der Arbeit. Ich könnte derweil das Haus in Ordnung halten, für die Kinder kochen und die schönen Dinge, die ich nebenbei finde, für mich behalten, statt krumme Geschäfte damit zu machen. Ich habe mich so oft gefragt, warum ich das eigentlich nicht tue, denn seit ich das Hochhaus an der Janowitzbrücke verlassen habe, bin ich auch nicht glücklicher geworden und habe auch kein Glück um mich herum verbreitet. Anna, du hast manchmal gesagt, du liebst mich. Aber das glaube ich dir nicht, dass du mich liebst, denn das lohnt sich gar nicht. Es ist ein Irrtum, wenn du dir das einredest. Weißt du, Anna, ja, ich gleiche tatsächlich dem Doryphorus. Ich bin nämlich genauso versteinert und genauso tot seit einer Ewigkeit. Und wie der Dornenauszieher muss ich mich ununterbrochen mit meinem Fuß beschäftigen und der Wunde, aus der das Gift rinnt, von dem ich offensichtlich zu wenig geschluckt habe, wie ich oft bedauere. Vermittle mir bitte noch den Kontakt zu Walter. Ich muss dringend das Buch verkaufen. Und dann, Anna, weißt du was? Dann dreh dich um zum Leben und weg von mir. Von mir kommt bloß der Tod in der Form der Kleinkariertheit. Es gibt an mir nichts Griechisches oder Romantisches. Ich bin auch nicht besser als mein mongoloider Bruder. Das ist kein geschickter Rückzug, Anna. Ich bin wirklich verzweifelt. Ich weiß nicht, ob du mir das glauben kannst. Vielleicht hat mich die Scheidungsklage in dieses Tief hineingestoßen, weil ich die Ehe mit Renate als letzte Fassade hin zu einem normalen Leben angesehen hatte. Anna, als du neulich, als es zum ersten Mal kalt war und ich zum ersten Mal geheizt habe, vor dem Ofen gekauert und geweint hast, ich weiß nicht einmal mehr warum, aber da war es, als ob ein Schiff untergeht und da habe ich gemerkt, Anna, du bist überhaupt nicht klein, du bist nämlich groß und stark, gerade wenn du so weinst, als ob ein Schiff untergeht. Ich habe schon seit vielen Jahren nicht mehr geweint, obwohl ich mir das oft gewünscht habe. Nicht du bist klein, Anna, ich bin es. Selbst wenn ich dir alles hingeben wollte, ich hab ja gar nichts. Wie immer, dein Leon. Anna an Leon. Prenzlau, 12.12. Leon, weißt du, was ich mit deinem Brief gemacht habe? Ich habe ihn zerknüllt und in den Papierkorb geworfen. Aber das reichte nicht. Ich habe ihn wieder rausgeholt und geglättet, um ihn leichter zerreißen zu können. Und ich habe ihn in viele Fetzen zerrissen. Aber das reichte immer noch nicht. Ich habe die Fetzen aus dem Papierkorb wieder rausgeholt und in den Mülleimer geworfen und dann den ganzen nächsten Tag meinen Abfall darauf gekippt. Apfelsinenschalen und Apfelgriebsche, Joghurtbecher, das altgewordene Brot mit Schimmelflecken und die Asche meiner Zigaretten. Und zuletzt habe ich alles unten in den großen Müllkübel der Kneipe ausgeleert. Und voller Lust zugesehen, wie sie immer weiter Abfälle auf die Papierfetzen mit deinen Worten gekippt haben, mit denen du mich verletzt hast und die mir widerwärtig sind. Leon, gerade haben sie mich ans Telefon geholt. Du hast gesagt, ich soll den Brief zerreißen. Das hatte sich also schon erledigt. Und du würdest gerne mit mir in Ruhe über alles reden, wenn ich nach Berlin komme. Wenn ich das nächste Mal in Berlin bin, werde ich zu dir kommen. Aber nicht, um in Ruhe über alles zu reden. Ich weiß noch nicht, was ich da tun werde. aber in Ruhe über alles reden werde ich ganz bestimmt nicht. Ich bin dir wie eine dumme Liese hinterhergelaufen und habe nicht gemerkt, dass du ein mir ganz entferntes Leben führst, dich selbst bemitleidest und herumlamentierst und dass es mit uns beiden gar nicht gehen kann. Eine wirklich letzte Bitte. Ich möchte auf keinen Fall, dass Walter in die Heimsache verwickelt wird. Ob du das nun verstehst oder nicht. Er gehört zu dem Wiener Freundeskreis meiner Mutter, der so etwas Ähnliches wie ihre Familie ist. Meine Mutter hängt von diesen Bindungen und Beziehungen in jeder Weise ab. Und es darf deshalb keine Störungen geben. Man kann und ich möchte nicht etwas riskieren, wofür ich nicht selbst die Folgen tragen kann. Gruß, Anna. Eva an Anna. Meiningen, den 13.12.75. Meine liebe Anna, im Zug nach Meiningen ist mir wieder was Komisches passiert. Ich bin eingeschlafen und plötzlich fiel mir genau wie Newton ein Apfel auf den Kopf. Aber leider hatte ich überhaupt keine Erkenntnis oder Erleuchtung. Es kommt mir immer absurder vor, mich täglich irgendwo hinzuschleppen, wo nichts etwas mit mir zu tun hat, mir dumme Kostüme überzustreifen und mich Hexe nennen zu lassen. Wir proben immer noch Held der westlichen Welt. Meine Rolle ist eigentlich ganz schön, aber ständig muss ich gegen die Klischees ankämpfen. Das Wetter ist jetzt kalt und schön. Ich laufe manchmal spazieren und lese Kastanien auf. Oder gehe über den alten jüdischen Friedhof, der immer frisch gehakt ist. Aber noch nie habe ich dort jemanden getroffen. Ja, Anna, es stimmt, auch ich kann Ilana nur beneiden. Auch ich sehne mich manchmal nach einer radikalen Änderung, einem scharfen Schnitt der Trennung zwischen uns und den anderen, die ja sowieso da ist, wie ich dir neulich gesagt habe. Aber trotzdem bleibt es wahr, dass die Zerstreuung unser Schicksal ist. Auch wenn das pathetisch klingt. Und unser Leben an diesem Ort und in dieser Zeit und mit diesen Menschen stattfindet, die wir so unverständlich finden und die uns unverständlich finden. Die Goy müssen sich übrigens auch im Zusammenleben mit uns bewähren. Das gelingt ihnen aber nur selten. Und daher sind wir stolz und hochmütig geworden. Jedenfalls bin ich es. Und jedes Mal, wenn sie wieder Hexe zu mir sagen, werde ich noch ein bisschen stolzer und hochmütiger. Und genau darin, nur darin, erkenne ich mich im Staat Israel wieder. Wie sie alle auf ihm herumhacken und ihn gerne wieder von der Landkarte weghaben wollen. Und allein um die fetten Schweine zu ärgern, die damals in der Wohnung meiner Mutter gesessen und behauptet haben, die Wohnung gehöre ihnen, bin ich noch stolzer und noch hochmütiger. Aber dumm bin ich auch. Was mit Klaus passiert ist? Er hat gerade Essen gekocht, weil er ja so häuslich ist und deshalb gern abends warm ist. Wie ich ihn da so mit den Gesten eingewurzelter Gewohnheit herumwirtschaften sah, packte mich die Wut. Ich schleuderte ihm alle möglichen Grobheiten an den Kopf, wie lächerlich ich dieses Ehepaar spielen fände und er sei auch bloß so ein Provinzler, den ich verlassen werde, wenn ich diese Provinz verlasse, was hoffentlich bald der Fall sein wird. Er hat nicht geantwortet, sondern bloß die Flamme unter den beiden Kochtöpfen abgedreht und dann seine Sachen, die bei mir rumliegen, gepackt. Und als er auch die Flöte Bach-Cembalo-Platte in eine Plastiktüte packte, wurde es mir auf einmal ganz anders zumut. Es tat mir leid, ich habe zu heulen angefangen und gesagt, Klaus, ich bin so einsam. Aber er hat bloß geantwortet, wir sind alle einsam und ist gegangen. Die Flamme vom Backrohr hat er vergessen abzudrehen. 2 Stunden später erst habe ich das bemerkt. Denn da fing es an, zum Himmel zu stinken. Anna, das mit Greifswald muss unbedingt klappen. Wir müssen es schaffen, uns nächste Spielzeit dort gemeinsam engagieren zu lassen. Mit Bosch und den anderen. Das Album müssen wir jetzt ganz systematisch betreiben. Das wird wahr werden. In Liebe, Eva. Rundbrief Heinrich an die Akteure, Mitarbeiter und Freunde der Inszenierung Bernarda Albershaus. Liebe Freunde, würdet ihr mal bitte in eure Kleiderschränke gucken, sie hinblickend unsere Bernarda-Aufführung plündern und den ganzen Plunder dann am nächsten Sonntag zwischen 10 und 13 Uhr in meiner Wohnung abgeben. Folgende Tagesordnung. 13 bis 15 Uhr zur Ordnen, Verhäufen, Entfügen und Benadeln der Kollektion. Ab 15 Uhr Anberobung und Kostümbildung mit gemütlicher Kaffeepause. Ab 20 Uhr Defilé. Ab 23 Uhr das Übliche. Bitte kommt meiner Aufforderung massenweise nach. Die Zeit drängt. Euer Heinrich. Leon an Anna. Circa 22 Uhr. Anna, da ich nicht weiß, was mich erwartet, wenn du es so strikt ablehnst, in Ruhe mit mir zu reden, ziehe ich es vor, nicht zu Hause zu sein. Du möchtest nicht, dass Walter in den Handel mit der Heimhandschrift hineingezogen wird. Was heißt das? Was hat er nicht schon alles für Alex und den Rest deiner Truppe hin und her geschmuggelt? Du hast es mir selbst erzählt. Warum also nicht für mich? Über Ellen und Krille ist es schwierig, die haben auch Angst. Ich werde dir jetzt noch etwas sagen, was dir nicht gefallen wird. Auch auf die Gefahr hin, dass du es ganz falsch verstehst. Dein ganzer Freundeskreis, Eva und Alex allen voran, gehen mir nämlich auf die Nerven. Dein jüdischer Kreis, deine Theatertruppe und das Philosophenkleeblatt aus dem Espresso, die 3 bescheuerten Peter mit Stefan. Ihr fühlt euch als irgendeine Art Elite und ich habe bis heute nicht verstanden, woraufhin eigentlich. Werke habt ihr nicht vorzuweisen und besondere Tapferkeit in irgendeiner Sache habt ihr auch nicht bewiesen. In deinem jüdischen Kreis stellt ihr euer Jüdischsein heraus und kokettiert damit. Ihr seid aber bloß eingebildete Juden, denn ihr seid deutsch bis auf die Knochen, gerade darin, dass ihr euch so gerne als Anwohner von Jerusalem seht. Eure Eltern sind Bonzen und Funktionäre, die dieses Scheißland zu verantworten haben, in dem ihr euch so unglücklich fühlt. Auch meine Mutter hat sich in der Nazizeit verstecken müssen, wegen ihres mongoloiden Sohns, der mein Bruder ist und der dich in Verlegenheit bringt, weil er sabbert und bloß Tag sagt und dann weiter sabbert. Meine Mutter konnte aber nicht nach England oder Amerika auswandern, weil sie sich da nämlich auch nicht für mongoloide Kinder interessiert haben. Ich weiß, dass du jetzt noch beleidigter bist, als du es sowieso schon bist. Wenn du es in meiner Wohnung nicht aushältst, weil du nicht in mein Mobiliar zu passen glaubst, und auch das ist reine Koketterie, und außerdem meinst, du würdest zu viel auf mich warten müssen, dann geh bitte. Lass die Schlüssel hier oder nimm sie mit. Du brauchst nicht auf mich zu warten. Deiner Maßlosigkeit habe ich nichts entgegenzusetzen. Ich habe dich um nichts gebeten, Anna. Draußen ist Orkan, das freut mich. Kleiner Weltuntergang. Hoffentlich überlebt es meinen Birnbaum. Leon. Anna an Leon. Circa 23 Uhr. Leon, du hast einmal gesagt, wo Liebe ist, ist auch Verrat. Gut, ich weiß es. Jeder weiß es. Nur ganz dumme Provinzler wissen es vielleicht nicht. Du hast dir zugetraut, zwischen beidem navigieren zu können. Es ist dir nicht gelungen. Auf deine Unverschämtheiten antworte ich dir gar nicht. Das ist ein Abschiedsbrief, Leon. Wie bei jedem Abschied denke ich, dass natürlich das Wichtigste nie gesagt worden ist. Das bleibt uns dann für irgendwann später, spätestens in dem anderen Leben, das hier angeblich noch viel länger dauern soll, und in dem wir also viel Zeit haben und hoffentlich frei von Leidenschaften leben werden. Deinen Schlüssel lasse ich dir auf dem Tisch, die Tür knalle ich zu. Meine Bilder nehme ich mit und auch die Immortellen, die wir in der Einsiedelei gepflückt haben. Die werfe ich nämlich unten in deinem Hof in die Mülltonne. Sie sollen ruhig sterben lernen. Bitte grüße deine Mutter und deinen Bruder. A. Walter an Anna und Alex. West-Berlin, 14.12. Liebe Anna, lieber Alex, diesen Brief gebe ich Bobby mit, der nachher rüberfährt, damit ihr eine Erklärung habt, warum ich nicht zum Rendezvous erschienen bin. Ich habe noch dreimal an jeweils verschiedenen Übergängen versucht, rüberzukommen, leider ohne Erfolg. Meine Einreise war jedes Mal unerwünscht und nach den internationalen Gepflogenheiten ohne Angabe von Gründen. Sie sind verhältnismäßig evident, denn ich habe den Genossen vom Zoll das Buch überlassen und nach einem längeren Verhör auch den Namen desjenigen preisgeben müssen, von dem ich es gekauft hatte. Sie wollen mir offensichtlich einen Denkzettel verpassen, vielleicht weil ich einfach in den letzten Jahren die Hauptstadt zu oft, zu regelmäßig und die falschen Leute besucht habe. Ich hoffe, die Strafaktion nimmt weiter keine Ausmaße an. Das hoffe ich für mich, damit ich bald wieder rüberkommen kann, und für Leon, dem ich es nicht habe abschlagen können, das Buch mitzunehmen und dem ich auch versprochen hatte, euch davon nichts zu sagen. Von diesem Versprechen fühle ich mich jetzt entbunden, da ich euch eine Erklärung schulde, warum ich nicht zum vereinbarten Treffen im Espresso erschienen bin. Ich sitze jetzt also bei Bobby in der Wohnung, fahre morgen früh wieder nach Wien zurück. Den Kleistabend im Deutschen Theater habe ich nun verpasst. Hoffentlich wird er bei meinem nächsten Besuch nicht abgesetzt sein. Preußen umschließt mich ja immer noch ganz fest, und es beschleicht mich der Gedanke, dass es wahrscheinlich keine so gute Idee war, es unbedingt durchreisen zu wollen. Wenn ich noch an alle Restaurants denke, aus denen wir rausgeflogen oder gar nicht erst reingelassen wurden, und den Ärger in deinem Theater, Anna, mein kurzer Auftritt dort hat, wie ich mir jetzt vorwerfe, wahrscheinlich auch nicht zur Entspannung der Krise beigetragen. Mein Gott, warum die immer so misstrauisch sind, das werde ich nie verstehen. Von deinem Feind, dem Chefdramaturgen, hatte ich auch den denkbar schlechtesten Eindruck. Ich glaube, vor dem musst du dich in Acht nehmen. So, das war's erstmal. Bobby will jetzt los. Spätestens dann also, weiß nicht wann und auch nicht wo. Euer Wiener Walter. Die Theaterleitung an Kollegin Herzfeld. Prenzlau, den 16.12.1975. Sehr geehrte Kollegin Herzfeld. Nach eingehender Beratung und im Einvernehmen mit der Betriebsparteileitung wurde aus den Ihnen bekannten Gründen folgende kaderpolitische Maßnahme beschlossen. Die Verantwortung für die Regiearbeit der Inszenierung Der Furchtsame von Philipp Haffner übernimmt ab sofort der Kollege Jörg Kratz. Sie werden ihn mit sozialistischer Kollegialität bei seiner Aufgabe unterstützen. Die bereits erarbeiteten Unterlagen haben Sie ihm auszuhändigen. aufgrund der mangelnden Qualität ihrer künstlerischen Arbeit sowie mangelnder Fähigkeit zur Einfügung in das sozialistische Kollektiv sehen wir uns nicht veranlasst, ihren Honorarvertrag in einen festen Arbeitsvertrag zu überführen. Wir bitten Sie, Ihren anteiligen Jahresurlaub bis zum 31. Dezember des Jahres in Anspruch zu nehmen. Mit sozialistischem Gruß, Salewski, Intendant. Anna an Alex. Dienstag. Mein liebster Alex, dein Lieschen hat kein Glück. Sie haben mir gekündigt. Ich schmeiße jetzt alles hin und fahre morgen ab von Prenzlau. Hoffentlich auf Nimmerwiedersehen. Soll der Kratz doch sehen, wie er das Stück bis Weihnachten noch alleine fertig bringt. Sie haben mich in aller Öffentlichkeit degradiert und meiner Inszenierung enteignet. Ich kam mir richtig wie Dreyfus vor. Ich will die Schuld gar nicht auf die Schweine vom Theater, wie Eva immer sagt, schieben. Schließlich waren es doch mein eigenes Versagen und meine eigene Unfähigkeit. Bei der Theaterarbeit entsteht die Form ja genau an der Reibungsfläche zwischen all den vielen Menschen, die daran beteiligt sind. Und das ist es wohl, was ich nicht bewältigen kann, weil ich schon diese Reibung an sich schwer ertragen kann. Eigentlich bin ich mir die ganze Zeit wie am ersten Schultag in der neuen Klasse vorgekommen. Lauter neue Gesichter, alle viel selbstbewusster, weil sie ja von hier sind und sich auskennen und dir einen Gefallen tun, wenn sie mal mit dir reden. Liebster Alex, es war schön, wie ihr mich neulich hier besucht habt, Walter und du, und unsere Versöhnung im Dom. Nein, Alex, wir waren uns doch gar nicht entfremdet, wie du gesagt hast. Die Inszenierung bin ich also los. Meinen Geliebten, den grässlichen Leon, bin ich übrigens auch los. Schluss gemacht, Sachen gepackt, Tür zugeknallt. Jetzt wirst du mich also wieder leicht in meiner Wohnung antreffen können. Weißt du, manchmal komme ich mir bloß noch wie eine komische Nummer vor. Versuche krampfhaft, in meinen Händen Gegenstände, die ich zum Leben brauche oder zu brauchen meine, festzuhalten. Aber es sind so viele und unförmige. Ich weiß nicht, wie ich sie alle gleichzeitig festhalten kann. Muss balancieren und dabei auch noch vorwärts kommen. Da verliere ich sie dann einen nach dem anderen. Und wenn ich mich bücke, um etwas aufzuheben, fällt gleich der ganze Rest runter. Und so bewege ich mich immer nur in einem ewigen Kreislauf zwischen Verlieren und wieder zusammensammeln. Und als ich mir vorhin am Bahnhof auf dem Fahrplan einen Zug raussuchen wollte, stand plötzlich Lutz vor mir. Lutz, den ich in den ganzen 2 Monaten fast nie zu Gesicht bekommen habe, der mir nicht geholfen und mich nicht unterstützt hat. Steht da mit einer roten Rose in der Hand, sagt, er habe mich schon überall gesucht. Drückt mir die Rose in die Hand. Ich solle mich nicht entmutigen lassen. Dreht sich um und verschwindet. Laut Fahrplan fährt der erste Zug um 6.01 Uhr. Jetzt ist es 5 Uhr. Ich packe nur noch schnell meine Sachen und dann noch einmal Park des Friedens und Straße der Völkerfreundschaft und leider auch noch einmal am Theater vorbei. Alle meine Erwartungen beschränken sich jetzt auf den Zug um 6.01 Uhr. Ich werde jetzt wieder viel Zeit haben in Berlin. Also bis ganz bald, Anna. Anna an Eva. 22.12. Eva, etwas Schreckliches ist passiert, etwas ganz Schreckliches. Leon ist aus dem Fenster gesprungen, in den Hof, in dem die Arbeiter immer um den Birnbaum saßen und ihre Stullen gegessen haben. Die Wunde am Fuß war von seinem letzten Versuch noch nicht einmal verheilt. Er hat es wieder nicht geschafft. Alan und Krille haben es mir eben erzählt, ich bin gerade zurückgekommen. In Prenzlau habe ich alles hingeschmissen. Auch ich habe es nicht geschafft. Im Sommer war ich verliebt und wollte mich als Regisseurin in der Provinz behaupten. Im Herbst sind meine Inszenierung und meine Liebe verfallen. Und nun ist Winter. Theater und Liebe kaputt. Jetzt fahre ich zu Leons Mutter und lass mir erzählen, was geschehen ist. Eva, was soll bloß werden? Bitte komm so bald nach Berlin, wie du kannst. Ich habe dich sehr lieb und ich brauche dich. Deine Anna. Alex an Anna. 21 Uhr. Anna, ich habe eine Stunde vor deiner Tür gewartet und jetzt mein Buch ausgelesen. Wo bist du? Ich habe sehr wichtige Sachen mit dir zu besprechen. Lieschen, bitte sei vernünftig und mach keinen Blödsinn. Anna, es tut mir sehr leid, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich mag Leo nicht und es ist sicher besser, wenn ich unsere ohnehin schlechte Beziehung nicht nur durch Mitleid weiter in den Dreck ziehe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die ärgerliche Sache mit Walter damit irgendetwas zu tun gehabt haben könnte. Die nächste Bernarda-Probe findet in Einers Wohnung statt. Heiner hatte wirklich alles versucht, für uns eine wenigstens halböffentliche Aufführung, eventuell in einer Probebühne oder Kulturhaus oder so etwas Ähnliches, zu organisieren. Leider hat sich aber nirgends niemand gefunden, der den Mut aufgebracht hätte, uns eine noch so kleine Bühne zur Verfügung zu stellen. Da wir selber aber nicht ganz sicher waren, wie viel Öffentlichkeit wir eigentlich wünschen und außerdem der Weg ja bekanntlich alles und das Ziel nichts ist, proben wir also morgen und übermorgen vor geladenem Publikum. Der Dramaturg aus West-Berlin und einer von Theater Heute wollen auch kommen. Ich hoffe, das geht ohne Zwischenfälle über die Bühne und die Genossen Geheimagenten belassen es bei den üblichen Berichten. Was mit dem Album der Freunde wird, weiß ich im Moment überhaupt nicht, obwohl sich in meinem Zimmer die Blätter, Manuskripte, Grafiken, Fotos und so weiter stapeln. Wir sehen uns also morgen. Vergiss jetzt Prenzler und reiß dich bitte zusammen, Lieschen. Kopf hoch, wenn der Hals auch dreckig ist. Volksweisheit. Dein Alex. Eva an Anna. Berlin, 30.12.75. Anna. Warum bist du abgehauen? Und warum so weit weg? Wir haben auf dich gewartet, Alex und ich und die anderen. Vor Beginn der Vorstellung. Dann kam deine Mutter und teilte uns mit, du hättest gerade aus Moskau angerufen. Ich bin also für dich eingesprungen. Es hatten sich eine ganze Menge Leute zu unserer Aufführung eingefunden. Unsere Mütter, Bekannte und Freunde, die drei Peter, Stefan, Carlos, Henry, David und was sonst noch im Espresso rumsitzt. Eva Maria in sehr buntem Kleid in der ersten Reihe. Max Anders im grauen Pullover in der letzten. Aber auch einige ganz unbekannte Leute saßen da, die keiner von uns je gesehen hatte. So haben wir also Bernarda Albers Haus wenigstens einmal vor Publikum gespielt. Auch wenn alles wahrscheinlich ein bisschen handgebastelt geblieben ist und die Stimmung gedämpft war, wegen der Verhinderungsversuche aus den verschiedensten Richtungen. Heinrich ist vor ein paar Tagen zu den Organen bestellt worden. Und man hat ihn wissen lassen, dass mehr als diese Zimmerfestspiele auf gar keinen Fall geduldet wurden und seine Bilder noch eine ganze Weile im Depot von VEB Elektrokohle schmoren könnten. Und trotzdem, glaub mir, waren wir nach der Zimmeraufführung unserer Bernarda fast genauso berauscht wie nach einer richtigen Theateraufführung. Wahrscheinlich deshalb, weil sich unser Küchen- und Kantinentraum nun an diesem Abend in etwas wenigstens Halbrichtiges und Halbwirkliches verwandelt hat und weil wir es waren, die das auf die Beine gestellt haben. Am nächsten Morgen bei Alex aber, als wir uns zum Frühstück die Konfitüre auf die Schrippe schmierten, haben wir gesagt, dass wir dafür vielleicht einfach noch nicht reif sind und es wahrscheinlich gar nicht ertragen könnten, unsere wohlbehüteten Träume plötzlich ganz fremden, unbekannten Menschen zu übergeben, die sie dann betrachten, beurteilen und bewerten dürfen und sie uns vielleicht stehlen. Der Dramaturg aus West-Berlin kam auch gleich noch zum Frühstück bei Alex vorbei. Beglückwünschte uns zur Aufführung, brachte Alex die frohe Botschaft, dass sein Stück Rummel und Bummel eventuell in Tübingen aufgeführt wird und erkundigte sich intensiv nach dem Album. Wir wussten nicht recht, ob wir ihm alles oder lieber nichts sagen sollten und haben rumgeschwafelt. Auf dem Frühstückstisch ließ er eine Flasche Whisky stehen, bevor er ging, und versprach, sich bald wieder zu melden. Morgen ist mein Urlaub zu Ende und ich werde wieder nach Meiningen zurückkehren, mir dumme Kostüme überstreifen, mich Hexe nennen lassen und auf Antwort aus Greifswald warten. Deine Mutter sagte mir, Ilja und Valja wüssten immer eine Gelegenheit, um Briefe nach Moskau zu expedieren. Von ihnen habe ich mir vorhin die Anweisungen für die Übergabe auf dem Bahnhof geholt. Ich glaube, unter dem Zaren konnte es auch nicht konspirativer zugehen. Meine liebste Anna, ich denke ganz oft an uns. Das musst du mir glauben. Eva. Anna an Mom. Moskau, den 3.1.76. Liebe Mom, Moskau war der am weitesten entfernte Ort und zugleich der für mich am leichtesten erreichbare, da ich ja bereits das Visum hatte. Und deshalb bin ich, ohne noch weiter zu überlegen, losgefahren. Ich wollte weit weg sein. Seit ich in Prenzlau alles hingeschmissen und von Leons Selbstmordversuch erfahren habe, ist mir fast jeder Gedanke und Wunsch abhanden gekommen, außer dem, weit weg zu sein. Ich fürchte, ich habe in den Tagen in Berlin die Wohnung, die du mit Frau Kluge so gründlich in Ordnung gebracht hast, wieder genau in den alten Zustand zurückversetzt. Mom, ich schwöre dir, dass Leon Walter die Heimhandschrift ohne mein Wissen übergeben hat, und ich war darüber sehr böse. Leon hat das nicht verstehen wollen. Danach haben wir nicht mehr miteinander gesprochen und auch nichts mehr voneinander gehört. Als ich Leon im Sommer in der Einsiedelei kennengelernt habe, hatte er gerade einen Selbstmordversuch hinter sich. Das habe ich dir nicht erzählt. Ich habe mich trotzdem in ihn verliebt. Und auch Eva hatte sich in ihn verliebt. Vielleicht war es ja gerade sein Mut, einfach alles loszulassen, der uns angezogen hat. Das erschien uns wenigstens konsequenter als unsere Lahmheit und Faulheit und die ewigen Klagen darüber. Eva hat sich schnell wieder von ihm zurückgezogen, während ich ihm immer weiter entgegengestürzt bin. Aus lauter Liebe und Verliebtheit, weiß Gott warum. Die lange Fahrt nach Moskau, die ständige Entfernung hat mir gut getan. Ein Tag im Zug, eine Nacht im Zug und noch ein Tag im Zug. Sitzen, Tee trinken, aus dem Fenster sehen, auf diese unendliche Ebene, die sich bis zum Ural zieht. Ich saß im Zug und habe die wenig wechselnden Landschaften teilnahmslos betrachtet, froh, mit niemandem sprechen zu müssen. Nur bitte, danke beim Tee holen und Entschuldigung, darf ich mal vorbei. bei der üblichen schwachsinnigen vierfachen Pass- und Zollkontrolle und bei der Durchsuchung des Abteils haben sie die unzähligen Antibabypillen doch nicht gefunden, mit denen ich nun in Mischkas Auftrag die Liebenden von Moskau beglücken kann. Ich hatte die Pillen aus den Schachteln genommen und sie vorsichtshalber unter das Hemd gesteckt. Mischka hat mich am Bahnhof abgeholt. Ich schlafe in seinem Wohnzimmer auf dem Sofa. Am nächsten Tag habe ich mich ganz nach Vorschrift bei der Miliz angemeldet, mit einem größeren Paket Kosmetika für die Damen. Auf diese Weise sichert er sich eine höhere Besucherquote als offiziell erlaubt. Die Tage sind seitdem schnell vergangen. Wir sitzen in der Küche, unterhalten uns untereinander oder mit den zahlreichen Besuchern, die jeden Tag vorbeikommen und die neuesten Nachrichten und Manuskripte bringen. Viele alte Bekannte und Freunde sind inzwischen nach I ausgewandert oder bereiten sich auf die Auswanderung vor. Und alle hier hoffen auf eine Erleichterung des Lebens und Reisemöglichkeiten durch die Helsinki-Verträge. Am Neujahrstag sind wir nach Peredelkino rausgefahren. Zuerst haben wir Pasternaks Grab und danach alle Freunde besucht, die dort wohnen oder eine Datscha haben. In Peredelkino laufen dir nämlich nur Schriftsteller, Übersetzer, Literaten und ausnahmsweise mal einer vom Theater über den Weg. Und dann musst du erst bei dem einen Tee trinken und dir dann bei dem anderen etwas ansehen, anhören und Briefe und Nachrichten von Ausgewanderten und Ausgewiesenen werden ausgetauscht. Zuletzt landeten wir bei Jewgenia Semjonowna. Ihr Sohn Wasja, der auch Schriftsteller ist, war gerade zu Besuch und bald tauchten noch mehrere Saschas von einigen Ninas und Irinas begleitet auf. Und dann im Laufe des Nachmittags immer noch mehr Leute. Dann wurde aus der Küche der Tisch ins Zimmer gehievt, während die Ninas und Irinas in der winzigen Küche ein paar Sakuskis improvisierten und der Nachmittag verwandelte sich in den Abend und der Abend in ein kleines Fest. Rauchen allerdings musste man draußen auf der Treppe, die zum Garten führt, denn in dem Zimmer wurde es langsam etwas eng. Auf den Stufen zum Garten beim Rauchen sagte mir Wasja, das wäre nun also das Abschiedsfest, das er eigentlich hatte vermeiden wollen, denn in der nächsten Woche wird auch er ausreisen, zunächst nach Israel. Hofft aber, später eine Gelegenheit zu finden, nach Amerika weiterzuwandern. Dort wollte er dann leben und auch seine Mutter hinüberbringen, wenn sie dafür die Kraft noch fände. Erst spät nachts ist das kleine Fest zu Ende gegangen und wir sind mit dem letzten Zug zurück nach Moskau gefahren, in so einer überheizten Bahn, auf der in großen Lettern zu lesen ist, dass sie aus dem Jahre 1937 stammt. In dem überheizten Zug hat mich Mischka plötzlich gefragt, wie ich mir meine Zukunft vorstelle. Wenn ich das wüsste. Jetzt allerdings ruft er gerade, ich soll in die Küche Tee trinken kommen und lässt noch fragen, ob du ihm einmal das Rezept der Linzer Torte mitschicken könntest und wünscht Bon année. Nach dem Tee gehe ich zur Komsomolskaja und bringe den Brief 6 Metrostationen weiter zu einer Gelegenheit. Da sie mit dem Flugzeug reist, wirst du den Brief hoffentlich schon morgen erhalten. Alles, alles Liebe, bis bald, Anna. Provinzbriefe. Hörspiel von Barbara Honigmann. Nach ihrem Briefroman Alles, alles Liebe. Zweiter Teil. Sie hörten als Anna Claudia Vogt, Eva Anna Thalbach, Mam Angelika Domröse, Leon Peter Wilczynski, Alex Daniel Minetti sowie Anka Bayer, Davia Dannenberg, Kaspar Eichel, Uwe Fischer, Rainer Frank, Andreas Jungwirth, Volker Ranisch und Hilmar Tate. Ton Peter Kainz und Dietmar Rötzel. Schnitt Christiane Köhler. Regieassistenz Marc Ginzler. Regie Ulrich Gerhardt. Produktion Südwestrundfunk 2000. Dramaturgie Hans Burkhard Schlichting.